Neustadt, im Tal der Neumannen. Die Stadt war bekannt unter vielen Namen. Bot Wohlstand, Bad Reichtum, Hoffnungstal. Die Stadt lag im Frieden, ihr Ruf war geachtet, die Händler kamen in Scharen. Auch der mit den Sternen und Streifen am Hut kam in die Stadt gefahren. Und er pries seine Ware und er war sie mit. Und er stellte sich vor als der große Amtsverkäufer Jake. Nach an.